Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe, Teil 2, 149 an Schiller. Die erste Abschrift der Xenien ist endlich fertig geworden, und ich schicke sie sogleich umso mehr, da ich vor dem 14. dieses nicht nach Jena kommen kann. Sie sehen zusammen schon ganz lustig aus, nur wird es ganz gut sein, wenn wieder einmal eine poetische Ader durch die Sammlung durchfließt. Meine letzten sind, wie Sie finden werden, ganz prosaisch, welches, da Ihnen keine Anschauung zum Grunde liegt, bei meiner Art wohl nicht anders sein kann. Vielleicht schicke ich Ihnen das 7. Buch meines Romans in kurzer Zeit. Ich arbeite es jetzt nur aus dem Gusse des Diktierens ins Reine. Was weiter daran zu tun ist, wird sich finden, wenn das 8. Buch ebenso weit ist und wir das Ganze recht lebhaft und ernsthaft durchgesprochen haben. Ich habe diese Tage das Werk des Cellini über das Mechanische verschiedener Künste von Göttingen erhalten. Es ist trefflich geschrieben und sowohl die Vorrede als das Werk selbst gibt über den wunderbaren Mann schöne Aufschlüsse. Ich habe mich daher gleich wieder an sein Leben gemacht. Allein die Schwierigkeiten der Behandlung bleiben immer dieselben. Ich will nur anfangen, einige interessante Stellen zu übersetzen und erwarten, was sich weitermacht. An einem Leben ist ohnedem weiter nichts nach meiner realistischen Vorstellungsart als das Detail, besonders nun gar bei einem Particulier, wo keine Resultate zu denken sind, deren Weite und Breite uns allenfalls imponieren könnten, und bei einem Künstler, dessen Werke die bleibenden Wirkungen seines Daseins nicht vor unseren Augen stehen. Vielleicht bringe ich noch, ehe ich zu Ihnen komme, ein hübsches Pensum zusammen, und es wird sich alsdann näher ergeben, was zu tun ist. Wie kommt es, dass das neue Stück der Horen so lange außen bleibt? Die erste Repräsentation der neuen Oper ist glücklich vorbei, und wir haben den Beifall der Masse. Sie nimmt sich auch wirklich zusammen recht artig aus. Die Musik ist nicht tief, aber angenehm. Die Kleider und Dekorationen taten gute Wirkung. Ich werde Ihnen ehester Tags das Buch schicken, damit Sie doch sehen, was das deutsche Theater für einen wunderlichen und erzdeutschen Gang nimmt. Leben Sie recht wohl und grüßen Ihre liebe Frau. Ich hoffe bald aus meiner für den stärksten Realisten zu starken Lebensart zu Ihnen in den Hafen zu gelangen. Weimar, den 4. Februar 1796. G.